Auf einer weit entfernten nächtlichen Heide zog sich die Finsternis zu einer sehr großen, schattenhaften Gestalt zusammen. Das Dunkel verdichtete sich, bis es selbst in der lichtlosen Nacht jener Heide als ein gewaltiger Körper aus Schwärze erschien. Noch waren seine Umrisse nicht deutlich, aber es stand auf vier Pranken und in den Augen seines mächtigen, zottigen Kopfes glühte grünes Feuer. Jetzt hob es die Schnauze hoch in die Luft und nahm Witterung auf. So stand es lange Zeit. Dann plötzlich schien es den Geruch gefunden zu haben, den es suchte, denn ein tiefes, triumphierendes Grollen drang aus seiner Kehle. Es begann zu laufen. In langen, lautlosen Sprüngen raste das Schattengeschöpf durch die sternenlose Nacht dahin. Aus den Korridoren scholl das Geschrei der Kinder herauf, die in den Schulhof hinunterliefen. Jetzt begann die große Pause. Bastian, der noch immer auf den Turnmatten hockte, waren die Beine eingeschlafen. Er war eben kein Indianer. Er stand auf, holte das Pausenbrot und einen Apfel aus seiner Mappe und begann auf dem Speicher ein wenig auf und ab zu laufen. Dann kletterte er auf einen alten Turnbock und setzte sich rittlings darauf. Er stellte sich vor, er wäre Atreo, der auf Artax durch die Nacht galoppierte. Er legte sich über den Hals seines Pferdchens. »Hoi!« schrie er. »Lauf, Artax! Hoi, hoi!« Dann erschrak er. Es war höchst unvorsichtig, so laut zu schreien. Wenn ihn nun jemand gehört hatte? Er wartete eine Weile und horchte. Aber nur das vielstimmige Geschrei aus dem Schulhof drang zu ihm herauf. Ein wenig beschämt kletterte er wieder von dem Bock herunter. Wahrhaftig, er benahm sich wie ein kleines Kind. Er wickelte das Pausenbrot aus und rieb den Apfel an seiner Hose blank. Doch ehe er hineinbiss, hielt er inne. »Nein«, sagte er laut zu sich selbst, »ich muss meinen Proviant sorgfältig einteilen. Wer weiß, wie lange ich damit auskommen muss.« Schweren Herzens packte er das Brot wieder ein und steckte es mit dem Apfel in die Mappe zurück. Dann ließ er sich seufzend auf den Turnmatten nieder und griff wieder nach dem Buch.